Erster Jesaja, der Sohn des Amoz, bekam diese Botschaften über Juda und Jerusalem. Das war zur Zeit der Könige Usia, Jotam, Ahas und Hiskia. Zweiter Himmel und Erde, hört zu. Jahwe hat gesprochen, ich habe Kinder großgezogen. Aber sie haben sich gegen mich gestellt. Dritter, ein Stier kennt seinen Herrn. Ein Esel kennt den Futterplatz seines Herrn. Aber Israel kennt mich nicht. Mein Volk versteht nicht. Vierter, was für ein sündiges Volk. Sie sind voller Schuld. Sie haben Jahwe verlassen. Sie haben schlecht über den Heiligen Israels gesprochen. Sie haben sich von ihm abgewandt. Fünfter, warum wollt ihr noch mehr Schläge bekommen? Ihr macht immer weiter Fehler. Euer ganzer Kopf ist krank. Euer ganzes Herz ist sehr schwach. Sechster, von Kopf bis Fuß ist nichts gesund an euch. Ihr habt Wunden und Striemen. Niemand hat sie behandelt. Niemand hat sie verbunden oder mit Öl geheilt. Siebter, euer Land ist eine Wüste. Eure Städte sind verbrannt. Fremde essen die Ernte von euren Feldern. Alles ist zerstört, wie bei Sodom. Achter, nur Zion ist übrig geblieben. Es ist wie eine kleine Hütte im Weinberg. Es ist wie eine belagerte Stadt. Neunter, wenn Gott uns nicht einige Menschen gelassen hätte, dann wären wir wie Sodom geworden. Wir wären wie Gomorra. Zehnter, hört das Wort von Jahwe, ihr Herrscher von Sodom. Hört auf die Lehre unseres Gottes, ihr Leute von Gomorra. Elfter, Jahwe sagt, was soll ich mit euren vielen Opfern? Ich habe genug von euren Brandopfern und dem Fett der Kälber. Ich mag das Blut von Stieren, Lämmern und Böcken nicht. Zwölfter, ihr kommt, um vor mir zu erscheinen. Aber wer hat euch gesagt, ihr sollt meine Vorhöfe zertreten? Dreizehnter, bringt keine nutzlosen Opfer mehr. Sie sind mir ein Greuel. Ich mag eure Neumonde und Sabbate nicht. Ich mag eure Versammlungen nicht. Ihr feiert Feste und tut dabei Unrecht. Vierzehnter, ich mag eure Neumonde und Feste nicht. Sie sind mir eine Last. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Fünfzehnter, wenn ihr eure Hände ausbreitet, sehe ich euch nicht an. Auch wenn ihr viel betet, höre ich euch nicht. Eure Hände sind voller Blutschuld. Sechzehnter, wascht euch, macht euch rein. Hört auf, Böses zu tun. Ich will eure bösen Taten nicht mehr sehen. Siebzehnter, lernt, Gutes zu tun. Sucht Gerechtigkeit. Helft den Unterdrückten. Gebt Weisen ihr Recht. Helft den Witwen. Achtzehnter, Jahwe sagt, kommt, wir wollen miteinander reden. Wenn eure Sünden rot sind wie Scharlach, werden sie weiß wie Schnee. Wenn sie rot sind wie Purpur, werden sie wie Wolle. Neunzehnter, wenn ihr bereit seid und gehorcht, dann werdet ihr das Gute im Land essen. Zwanzigster, aber wenn ihr nicht wollt und ungehorsam seid, dann wird euch das Schwert töten. Jahwe hat es gesagt. Einundzwanzigster, die treue Stadt ist wie eine Hure geworden. Früher war sie voller Recht und Gerechtigkeit. Jetzt ist sie voller Mörder. 22. Dein Silber ist wie Blei geworden. Dein guter Wein ist mit Wasser gemischt. 23. Deine Beamten sind untreu und helfen Dieben. Sie alle nehmen gerne Geschenke. Sie wollen nur Geld. Sie helfen Waisen nicht zu ihrem Recht. Sie kümmern sich nicht um Witwen. 24. Darum sagt der Herr, Jahwe der Heere, der Starke Israels, ich werde meine Feinde bestrafen. Ich werde mich an ihnen rächen. 25. Ich werde meine Hand gegen dich wenden. Ich werde alles Schlechte in dir entfernen. Ich werde es wie Blei ausscheiden. 26. Ich werde dir wieder Richter geben wie früher. Ich werde dir Ratsherren geben wie am Anfang. Danach wird man dich, statt der Gerechtigkeit, nennen. Du wirst eine treue Stadt sein. 27. Zion wird durch Gerechtigkeit gerettet werden. Die Menschen, die sich ändern, werden durch Gerechtigkeit gerettet. 28. Aber die Rebellen und Sünder werden zerstört. Wer Jahwe verlässt, wird sterben. 29. Ihr habt Bäumen vertraut, die ihr geliebt habt. das wird euch Schande bringen. Ihr werdet euch für die Gärten schämen, die ihr gemocht habt. 30. Ihr werdet wie ein Baum sein, dessen Blätter welk sind. Ihr werdet wie ein Garten sein, der kein Wasser hat. 31. Die Mächtigen werden wie Flachs sein. Ihre Taten werden wie Funken sein. Beide werden zusammen verbrennen. Niemand wird löschen können.